Jüdische Stimmen als Beweis, dass die Juden noch heute sich als eine besondere Nation betrachten. Der Rabbiner Salomon Lippmann Zerfper sagte bei der Eröffnung der vorbereitenden Versammlung für das Synedrium, das Napoleon I. zusammenrufen ließ, am 26. Juli 1806, »Vergessen wir, woher wir stammen. Nichts mehr vom deutschen Juden, nichts mehr vom Portugiesen. Über den Erdboden verstreut bilden wir dennoch nur ein einziges Volk.« Nach Chamberlain, Grundlagen des 19. Jahrhunderts. Die in Paris erscheinenden Archiv Israelit schreiben im Jahre 1864, »Israel ist eine Nationalität. Wir sind Juden, weil wir als Juden geboren sind. Das Kind, das israelitischen Eltern entstammt, ist israelitisch. Die Geburt legt ihm alle Pflichten des Israeliten auf, und nicht erst durch die Beschneidung werden wir zu Israeliten. Nein, die Beschneidung bietet keinen Vergleich mit der christlichen Taufe. Wir sind nicht Juden, weil wir beschnitten sind, sondern wir lassen unsere Kinder beschneiden, weil wir Israeliten sind. Das Siegel des Israeliten wird uns durch unsere Geburt aufgeprägt, und dieses Siegel können wir niemals verlieren, es niemals ablegen. Selbst der Israelit, der seine Religion verleugnet, der sich taufen lässt, hört nicht auf, Israelit zu sein, und alle Pflichten eines Israeliten obliegen ihm fort und fort. Wie der Jude seine Stellung innerhalb der Völker auffasst, wie wenig er geneigt ist, in anderen Nationalitäten aufzugehen und wahren Patriotismus zu fühlen für das Land, in welchem er Schutz und Obdach findet, dafür mag folgendes Zeugnis dienen. In der Pall Mall Gazette äußerte um 1890 der englische Jude Lucien Wolff seine Entrüstung darüber, dass von 18 jüdischen Parlamentskandidaten mehrere sich als konservativ bezeichneten. Er sagte, ein Jude muss unbedingt liberal sein, und fügte hinzu, ungeachtet entgegenstehender Behauptungen halte ich daran fest, dass Juden zuerst Juden sein müssen, ehe sie Engländer sind. Ich will nicht näher eingehen auf die Absurdität, ein begrenztes Nationalitätsbewusstsein höher zu stellen als die Aspirationen, welche mir durch die weisen Grundgesetze meiner Rasse gelehrt sind. Wir Juden haben in dem, was man das mosaische Gesetz nennt, ein politisches Credo von detailliertestem Charakter. Der amerikanische Rabbiner Felsenthal schrieb in der jüdischen Wochenschrift Jeschurum 1895, der Jude wird als Jude geboren und bleibt, solange er lebt, ein Jude. Er wird nicht erst durch die Vornahme des Beschneidungsaktes oder gar erst durch eine Bar Mitzwa oder Konfirmationsfeier in dem Bund Gottes mit Israel aufgenommen. Sein Eintritt in die Gemeinde Israels erfolgt in der Stunde seiner Geburt und durch seine Geburt. Es ist daher auch die Judenheit nicht bloß eine Religionsgemeinde und das Judentum nicht bloß eine Religion. Die Judenheit ist in erster Linie ein Stamm, und das Judentum ist eigentlich die Summe aller volkspsychologischen Eigenschaften dieses Stammes. Unter diesen volkspsychologischen Eigenschaften Israels nehmen nun allerdings die Religion und das religiöse Leben die erste Stelle ein, weit mehr als bei irgendeinem anderen Stamm auf dem ganzen weiten Erdboden. Aber Judentum im Sinne des Wortes ist mehr als jüdische Religion. Judentum ist, wiederholen wir es, die Gesamtheit aller volkspsychologischen Eigenschaften des Judenstammes. Bei der Auffassung des Satzes, dass die Judenheit ein Stamm sei, handelt es sich nicht um Tendenzen oder bloße persönliche Ansichten, über die man geteilter Meinung sei, sondern um eine Tatsache, die man nach den Methoden exakter Forschungen wissenschaftlich feststellen kann. Seit Jahrtausenden beruht das ganze jüdische Religionsgesetz, beruht die ganze jüdische Geschichte, welche ja nicht bloß die Geschichte des Judentums, sondern auch und mehr noch eine Geschichte der Juden ist, auf der Anerkennung dieser Tatsache. Nachdem die Juden sich nach allen Ländern der Erdkugel zerstreuten, hörten sie dennoch nicht auf, sich als besondere Nationalität zu fühlen, welche durch den Glauben, die Geschichte, die Sitten und die allgemeinen Hoffnungen verbunden ist. Grätz, Einleitung zum 5. Band. auf die Erklärung des Rabbinerverbandes in Deutschland, dass die Bestrebungen sogenannter Zionisten, in Palästina einen jüdisch-nationalen Staat zu gründen, den messianischen Verheißungen des Judentums widersprechen, veröffentlichte die Nationaljüdische Vereinigung für Deutschland eine längere Gegenerklärung, in der es unter anderem heißt: Es ist unrichtig, dass die zionistischen Bestrebungen den messianischen Verheißungen des Judentums widersprechen. Der Kongress in Basel 1898 wird sich hoffentlich zu einer imposanten Kundgebung gestalten, dass das jüdische Volk auch heute auf seine nationale Existenz noch nicht verzichtet, sondern gewillt ist, als Volksindividualität Hand in Hand mit den anderen Nationen an dem Fortschritt der menschlichen Kultur zu arbeiten. Bingen, 11. Juli 1897. Der Weltkongress der Zionisten, die durch die Schaffung eines jüdischen Nationalstaates in Palästina eine Lösung der Judenfrage herbeizuführen hoffen, war im August 1898 in Basel von 913 Ortsgruppen aus allen Erdteilen beschickt. Da selbst erklärte Professor Dr. Mandelstam aus Kiew von den Juden, sie hängen zusammen durch gemeinsame Religion, Umgangssprache, Schriftsprache und Gebräuche. Dadurch sind die Juden des gesamten Ostens nicht nur eine Glaubensgemeinschaft, sondern eine geschlossene Nation. Die Juden weisen das Aufgehen in die übrigen Nationalitäten mit aller Energie zurück und halten an ihrer historischen Hoffnung fest. Der Zionismus will daher das Judentum als Nation retten. Nach einem Bericht in Le Temps, September 1898. Der zweite jüdische Turntag hat auf seiner Versammlung in Berlin, April 1905, einstimmig eine Entschließung angenommen, in der es heißt: Erstens, der zweite jüdische Turntag erklärt, dass die Stellung der jüdischen Turnerschaft gegenüber den anderen Turnverbänden gegeben ist durch den Paragraph 2 der Satzungen, welcher lautet: Die jüdische Turnerschaft bezweckt die Pflege des Turnens als Mittel zur Hebung des jüdischen Stammes im Sinne der jüdisch-nationalen Idee. Unter Nationaljudentum verstehen wir das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit aller Juden aufgrund gemeinsamer Abstammung und Geschichte sowie den Willen, die jüdische Stammesgemeinschaft auf dieser Grundlage zu erhalten. Dr. Leopold Kohn, Rabbiner in Wien, sagte in einer Rede, die er am 30. Juli 1901 in dem Saale der orthodoxen jüdischen Schule zu Pressburg über den Zionismus hielt, unter anderem: Der Jude wird sich nie assimilieren können, er wird niemals die Sitten und Gebräuche anderer Völker annehmen, der Jude bleibt Jude unter allen Umständen, jede Assimilation ist nur eine rein äußerliche. Das Wiener Jüdische Volksblatt schrieb im Januar 1903: Wir Juden sind infolge unserer Rasse, infolge unserer orientalischen Abstammung, infolge jener bodenlosen, ethnologischen, ideellen und kulturellen Kluft, die uns vom arischen Volksstamme und in erster Linie vom Germanentume trennt, nicht in der Lage, auch nur den geringsten Anspruch auf deutsche Sitten und deutschen Gebrauch zu machen. Wir haben mit einem Worte mit den Deutschen gar nichts zu tun. Tatsächlich ist bei uns Juden die ethnologische Abgeschlossenheit, die Eigenart und Exklusivität unserer Rasse weniger zu bezweifeln als bei irgendeinem anderen Volke. Ein Volk sind und bleiben wir, wenn auch einzelne Verräter aus unserer Mitte in widernatürlicher Hartnäckigkeit, sei es aus träger Bequemlichkeit oder feiger Kampfesunlust, es leugnen. Wir sind die Auserwählten. Stolz dürfen wir das Haupt tragen und Anspruch auf besondere Verehrung erheben. Nicht nur gleichberechtigt müssen wir sein, sondern sogar bevorrechtigt. Wir verdienen eine ganz besondere Hochachtung seitens der Mitvölker. Wie klein muss einem jüdischen Manne der sagenumwobene Friedrich Rotbart erscheinen im Vergleich mit dem einfachen, sachlichen Mardochai, der den Perserkönig zur Abschlachtung von 75.000 persischen Antisemiten veranlasste, siehe auch Buch Esther. Aus Jüdisch-politische Zeitfragen von Dr. Bernhard Kohn, 1899.